Leben ist ein Rauf und Runter. Jeder sucht einen Job für den Deckel sie. Mal manche landen den Treffer nie, nicht mal unter vielen hundert. Und deshalb danke ich den Göttern, dass du besser schießt. Ich saß da unterm Boom wie bei Kennedy. Und mein Gehirn flog herum wie eine Kelle Grieß. Batsch, batsch. Oh, fuck. Wenn ich am Boden liege, bist du mein Energy. Wenn ich mal Kohle kriege, willst du die Hälfte nie. Egal ob Bulle oder dünn, so wie Sellerie. Weil für dich im Aussehen kein Grund für eine Trennung liegt. Ich hätte schon längst meinen Kopf in den Sand gesteckt. Doch deine Positivität hat mich angesteckt. Ja, die Frauen vor dir waren nicht alle schlecht. Aber du, du bist fast perfekt, ja echt. Der Weg des Lebens ist lang und weit. Wir wissen beide, diese Reise wird nicht immer leicht. Sterne runter, manche Frauen brauchen zuerst ein Wunder. Zauber, Magie und Feenstaub. Aber wir zwei leben auch verschanzt im Bunker. Wenn das MG raucht, legst du die Muni nach und ich halte drauf. Sie beten das Vater unser. Wir sind eine Festung, ein Unikat. Wir gehen auch zusammen unter. Dieses Gewicht an Vertrauen, sag mir, wie viele können von sich das behaupten? Du stärkst meinen Rücken, machst Essen und Wäsche und trägst meine Kinderchen aus. Ne richtige Frau, oh ja. Wir sind aufeinander angeeckt, doch die Leitung ist für jede andere besetzt. Ist okay, dass wir streiten, gut, das ist mal fest. Viel zu viele, die tun, als wär alles perfekt. Der Weg des Lebens ist lang und weit. Wir wissen beide, diese Reise wird nicht hatte, ist doch Latte quasi, alles Larifari. Jeder Mann braucht ne Frau, die ihn aufbaut. Und ne Frau, einen Mann, zu dem sie aufschaut. Und die Kleinen wollen bei Mama und Papa sein. Was ist wichtiger? Fällt mir grad nicht ein. Manche gehen nur noch raus und feiern rein. Aber ohne unsere Kinder sind wir ganz allein. Eines Tages landen die meisten im alten Heim und werden dann auf einmal verdammt einsam sein. Ich beneide niemanden, der keine Kinder will. Denn er hat im Leben einfach mal den Sinn verfehlt. Jeder weiß, um was sich dieses Lied dreht. Dabei hab ich nicht mal das Wort Liebe erwähnt. Der Weg des Lebens ist lang und weit.